Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Ach ja, ist der Sommer vorbei, kommt ihr nochmal zurück? Ich weiß es nicht. Im Moment macht es wirklich überhaupt keinen Spaß, rauszugehen, weil das Wetter so wechselhaft ist, so wechselhaft. Also auch gestern, also Platzregen, dann gehst du mal kurz im Aldi einkaufen und dann kommst du wieder raus und es ist so eine schwüle Hitze, dass du denkst, du bist in den Tropen, ne? Deshalb, also ich hoffe für euch alle und auch für mich, dass der Sommer doch noch im August zurückkommt und naja, warten wir mal ab, ne? Im Moment kann man es sehr schwer einschätzen. So, in diesem Sinne, Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt mir gewogen.